Lord, you are above all and around all and inside of us. Herr, du bist über allen, um uns herum und auch in uns. Where two or three are gathered in your name, you are there. Wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist and du. And we are the temple of the Holy Spirit. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. As individuals and as a church. Individuell, aber auch als Gemeinde. Bless these words to our hearts. Lass diese Worte unseren Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to talk about prophets today again. Und heute werden wir wieder über Propheten sprechen. The importance of them and how to recognize a prophet. Ihre Wichtigkeit, aber auch darüber, wie man einen Propheten erkennt. My time is short today because of the financial review coming, so I'm going to move fast. Meine Zeit ist ein bisschen knapp, weil wir nachher noch diesen Finanzbericht haben werden, also werde ich einfach zügig fortschreiten. But a prophet is someone who speaks the mind of the Holy Spirit for the moment. Ein Prophet ist jemand, der einfach den Sinn des Heiligen Geistes ausspricht für den Moment. And how we need to know so often what God is thinking about our lives in that moment. Und so oft sind wir ja in der Situation, dass wir einfach wissen müssen, wie Gott über die Situation denkt in diesem Moment in unserem Leben. Last week I was mentioning how someone came to me and said, I have a word for you. Ich habe letzte Woche erwähnt, wie jemand zu mir kam und sagte, ich habe ein Wort für dich. And it was such a perfect word. Und es war so ein vollkommenes Wort. And it was so needed in light of what the devil was projecting at me. Und das war so nötig und so gebraucht von mir, einfach im Lichte der Dinge, die der Teufel mir ja projizieren wollte. I couldn't believe that this person was saying these words. Und ich konnte gar nicht glauben, dass diese Person diese Worte aussprach. And I received it as a prophetic word for someone, for me, in that moment. Aber ich empfinge diese Worte als prophetische Worte für den Moment. And there are people who are prophets. Und es gibt Menschen, die sind Propheten. Who God calls to such a ministry. Die Gott zu einem solchen Dienst beruft. And they speak in a strict sense, they're called to speak to thousands upon thousands of people. Und die zu einem solchen Dienst berufen sind, im strikten Sinne, sind dazu berufen, zu tausenden von Menschen zu sprechen. Next in 2 weeks I'll show you a video of someone I consider a prophet. Nächste Woche werde ich euch ein Video zeigen von jemandem, den ich als einen Propheten ansehen würde. I was in California 2 years ago. Ich war in Kalifornien vor 2 Jahren. And I was at a youth pastors conference. Und ich war bei der Konferenz von Jugendpastoren. And there was 2,000 youth pastors there. Und dort hatten sich etwa 2,000 Jugendpastoren versammelt. And they had this lady speak. Und da trat eine Dame auf. She was a prophet. Sie war eine Prophetin. Boy, she was a prophet. Sie war eine Prophetin. I will show you a video of her and you will know she's a prophet. Ich werde ein Video von ihr zeigen und ihr werdet daran erkennen, dass sie eine Prophetin ist. And I sat there listening. Und ich habe da gesessen und habe ihr zugehört. And she pulled my life apart and put it back together in less than 45 minutes. Sie hat in weniger als 45 Minuten einfach mein Leben seziert und dann wieder zusammengesetzt. And I was on my way. Und so konnte ich wieder weitergehen. I didn't have to listen to another thing she said. Ich brauchte nicht noch eine weitere Sache hören, die sie gesagt hat. This is what a prophet does. Und das ist das, was ein Prophet macht. The devil sends false prophets. Der Teufel sendet aber auch falsche Propheten. To neutralize the work of a prophet. Um das Werk eines Propheten zu neutralisieren. To do exactly the opposite of what a prophet is to do. Um eben genau das Gegenteil zu tun von dem, was ein Prophet tun würde. To divide churches. Um Gemeinden zu spalten. To draw people after themselves instead of after Christ. Um Leute selbst hinter sich herzuziehen, anstatt dass sie Christus folgen. To get people to focus on themselves and on their gifts instead of on the giver of the gifts. Dass Leute sich auf sich selbst nur fokussieren und auf ihre Gaben anstatt auf den Geber aller Gaben. So I want to go to the screen now and ich möchte jetzt einmal hier auf der Leinwand schauen. Show you a couple pictures of. This is a wolf in sheep's clothing. Ein Wolf im Schafspelz. Now this is not a very. No, go back to the first one, please. This is not like you can tell that's a wolf. Also man kann klar erkennen, dass es doch ein Wolf ist. The second one is a little bit better. Beim zweiten ist schon die Verkleidung besser. He's got a sheep's head on top. He looks pretty. Er hat einen Schafskopf. I would say pretty camouflaged. Auf seinem Kopf. Er hat also schon eine sehr gute Tarnung. If you were a sheep, you might not even see his face there. Also wenn du vielleicht ein Schaf bist, aus deiner Tarnung magst du vielleicht gar nicht sein Gesicht erkennen. The next one. Das nächste. This is really good. Und das ist wirklich ein Wolf im Schafspelz. This wolf looks so much like a sheep. Dieser Wolf schaut so sehr aus wie ein Schaf. He's probably eating one every 3 days. Also alle 3 Tage frisst er wahrscheinlich eins und reißt es. That's why he's so fat. Deswegen ist er so fett. Right. Now if you go to the next one. Nächste. This is a sheep with teeth. Das ist ein Schaf mit Wolfszähnen. And one more. Haben wir noch eins. This is a sheep in wolf's clothing. Und hier haben wir ein Schaf in Wolfskleidung. Just as dangerous. Genauso gefährlich. Now when we look at the, just stay right there for a second. When we look at the 4 categories. Wenn wir uns die 4 Kategorien, die wir gemacht haben, betrachten. That I want you to remember for the rest of your life. Und ich möchte, dass ihr diese Kategorien für das Rest eures Lebens behalten könnt. A prophet or an apostle or an evangelist. Ein Prophet, ein Apostel oder Evangelist. A pastor. Oder ein Pastor, in the strictest sense, im engsten Sinne, and then in a strict sense, dann im engen Sinne, and then in a broad sense, dann im weiten Sinne, and then in the broadest sense, und dann im weitesten Sinne, where all of us sind wir alle, are an apostle in some way. Wir sind alle in gewisser Weise Apostel. We're all sent on a special mission to our families. Und wir sind alle gesandt für eine spezielle Mission hinein in unsere Familien. To our job, an einen Arbeitsplatz. All of us are a prophet. Wir alle in the broadest sense. Sind Propheten im weitesten Sinne. Where all of us are called to speak a word to someone at some time. Wir alle sind dazu berufen, einfach ein Wort für jemanden auszusprechen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Now in the strict and strictest sense you have wolves who come in sheep's clothing. Im striktesten, aber auch im strikten Sinne gibt es Wölfe, die im Schafspelz kommen. In 31 years I've seen more of them than I have real prophets. Und in meinen 30 Jahren des Dienstes habe ich mehr von ihnen gesehen als echte Propheten. I've debated them. Ich habe mit ihnen debattiert. I've had arguments with them. Ich hatte auch schärfere Gespräche mit ihnen. And I felt their teeth in my leg. Und ich habe auch ihre Zähne in meinem Bein gespürt. Now there's also in a broad sense. Aber es gibt auch im weiten Sinne sheep who act like wolves. Schafe, die wie Wölfe handeln. People who are real Christians, Menschen, die echte Christen sind. But you wouldn't even know it. Aber man kann es nicht wirklich erkennen. You would know it just because you know their testimony and you've seen their life change. Ja, eigentlich weißt du es, weil du ja auch schon Zeugnis von ihnen gehört hast und auch gesehen hast, wie sich ihr Leben verändert hat. But then, for some reason, they act so unchristian. Und dann aber aus irgendeinem Grund handeln sie ganz unchristlich. They lie or they steal. Sie lügen. Sie stehlen. They're greedy, they're selfish. Sie sind ganz gierig. They're unkind. Süchtig. Sie sind unfreundlich. And the worst thing is that they'll say, I do this because I'm a prophet. Das Schlimmste aber ist, wenn sie dann sagen würden, ja, das mache ich. Ich bin noch ein Prophet. I was at an evangelism seminar. Es gab ein Evangelismus-Seminar. For a week. Und das lief über eine and Woche. There was this evangelist I just could not stand. Und da gab es diesen Evangelisten, den ich also überhaupt nicht ertragen konnte. He was so unkind. Er war so unfreundlich. He was so rude. Er war so brutal. He just thought he knew everything about everything. Er dachte, er wüsste alles über alles. And then when I was sitting at lunch with him, he said, "You know why I don't get along with people?" Und als dann beim Essen mit ihm zusammen saß, sagte er so: "Weißt du, warum ich nicht so gut mit Leuten auskomme?" Because I'm a prophet. Ich bin ja ein Prophet. Well, I had some prophetic words to tell him. Und da habe ich dann ihm gleich ein paar prophetische Worte mitgeben können. That was about all I could take from this guy. Das war alles, was ich also nur ertragen konnte von ihm. And then I let him have it. Dann habe ich es ihm aber auch gesagt. I really let him have it. Dann habe ich es ihm wirklich gesagt. And he wept. Und danach weinte er. That's how I let him have it. Und so habe ich es ihm sehr direkt gesagt. Because it was just like such hypocrisy. Es war so eine Heuchelei. People who excuse their wolf behavior in the name of a prophet? Menschen, die ihr Verhalten, das so wie eines Wolfes ist, einfach entschuldigen, indem sie sagen, sie seien ein Prophet. You have sheep in wolf's clothing. Und sie gibt es Schafe, die in Wolfskleidern daherkommen. You have wolves in sheep's clothing. Und auch gibt es eben diese Wölfe, die echten Wölfe in Schafskleidern. But the worst of all, aber das Schlimmste ist, is you have a sheep Du hast ein Schaf in wolf's clothing, in Wolfskleidung, and then in sheep's clothing. Und dann noch einmal drüber die Schafskleidung. So it's actually a sheep who is a wolf in sheep's clothing. Es ist eigentlich ein Schaf, was ein Wolf ist, im Schafspelz. Can you follow that? Könnt ihr dem folgen? You're a believer. Du bist ein Gläubiger. Who devour people, but they act like they're spiritual. Es sind Gläubige, die andere Leute einfach regelrecht verzehren, aber so handeln, als wären sie doch ganz geistig. Let's go Christen. To Jeremiah chapter 1. Gehen wir einmal zum Jeremia Kapitel 1. Okay, this is Jeremiah's call. He was a prophet. Da finden wir die Berufung vom Jeremia. Er war ein Prophet. In the strictest sense. Im strictesten Sinne. Then the Lord stretched out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Und Jahwe streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Verse 10. Und Jahwe sprach zu mir. See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms to pluck up, to break down, to destroy, to overthrow, to build up, to plant. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tage über die Nationen und über die Königreiche, um auszurotten und niederzureißen und zu zerstören und abzubrechen. False prophets will quote this verse and they have a ministry to destroy. Falsche Propheten würden diesen Vers zitieren, aber eigentlich haben sie einen Dienst, der nur zerstört. But they never build up. Sie haben einen Dienst, der zerstört, aber nie wieder aufbaut. Verse 11. The word of the Lord came to me saying, what do you see, Jeremiah? Das Wort Jahwes geschah zu mir also. Was siehst du, Jeremia? And I said, I see a rod of an almond tree. Und ich sprach, ich sehe einen Mandelstab. Verse 12. Vers 12. Then the Lord said to me, Jahwe sprach zu mir, you have seen well. Du hast recht gesehen. For I am watching over my word to perform it. Denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. This is the essence of our life in God. Das ist die Essenz, das Wesen unseres Lebens that, in Gott. That God performs his word. Dass Gott sein Wort ausführt. Now one of the things a false prophet will do is he will get you to look at yourself. Alles, was ein falscher Prophet tut, er bringt dich dazu, dass du auf dich selbst schaust. Look away from God. Und zwar dabei wegschaust von Gott. From the one who performs his word. Von dem, der ja sein Wort ausführt. Let's go a little further. We'll come gehen wir back etwas weiter. Acts 20:28. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Be on guard for yourselves and for all the flock. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Among which the Holy Spirit has made you overseers. In welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. To shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Die Versammlung Gottes zu hüten, in welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Verse 29. I know that after my departure, this is the Apostle Paul speaking. Jetzt spricht hier der Apostel Paulus, denn ich weiß, dass dieses dass nach meinem Abschied savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht schonen. Savage wolves. Verderbliche Wölfe. We'll explain in a little while. Verse 30. From among your own selves, men will arise, speaking perverse things. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, to draw disciples after them. Um Jünger abzuziehen hinter sich her. We never make disciples after ourselves. Wir machen nie Jünger, die uns einfach nur selbst folgen sollen. You can read this in 1 Corinthians 3. Ihr könnt das im 1. Korinther Kapitel 3 lesen. Where Paul was condemning, you know, I'm a Paulite, I'm a Peterite, I'm an Apollosite. Wo Paulus das anspricht und eigentlich verdammt, dass Leute sagen, ja, ich bin der, der dem Paulus zugehört oder dem Petrus oder dem, wer auch immer. We never make disciples after ourselves, we make disciples after Christ. Wir machen nicht Jünger, die uns folgen sollen, sondern wir machen Jünger, die Christus folgen. If we can teach you and we can encourage one another to follow Jesus. Wenn wir einander lehren können und auch einander ermutigen können, Jesus zu folgen, you have a great thing. Dann hast du etwas Großartiges and bekommen. If I'm killed tomorrow by a tram trying to chase Cody, und wenn ich vielleicht überfahren werde von einer Straßenbahn, weil ich gerade dem Cody hinterherlaufe, you have Jesus. hörst immer noch Jesus. We're followers of Christ, not people. Wir sind Nachfolger Christi, nicht von Leuten. Now they speak perverse things, and we'll come to this also. Und sie sprechen verderbliche Dinge, verkehrte Dinge. And in 31 years, I've seen two categories of perverse things at least. In meiner Zeit des Dienstes, über 30 Jahre, habe ich zumindest zwei Kategorien angetroffen von verkehrten Dingen und verdrehten Dingen. Let's go further, verse 31. Therefore, be on alert, remembering that night and day for a period of 3 years I did not cease to admonish each one with tears. Darum wachet und gedenket, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Next verse. Nächster Vers. And here it is. Now I commend you to God. Und nun befehle ich euch Gott. I don't commend you to Peter or John. Ich empfehle euch nicht anderen Menschen oder dem Johannes or to James or Thomas. Oder dem Jakobus oder dem Thomas. I commend you to God. Ich befehle euch Gott an. And to the word of his grace. Und dem Wort seiner Gnade. Which is able to build you up. Welches vermag euch aufzubauen. That's the number one ministry of a prophet. Und das ist das der erste Dienst eines Propheten. To build us up. Es geht vorrangig darum, uns aufzubauen. And to give you the inheritance among all those who are sanctified. Und euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Look at the next verse. Schaut den nächsten Vers. Oh, skip this. Ein weiter. Right here. 1 Corinthians 14:3. 1. Korinther 14, Vers 3. But the one who prophesies, wer aber weissagt, speaks to men for building up, edification. Redet den Menschen zur Erbauung. The same word as we saw in the last verse. Das haben wir auch im letzten Vers gesehen. Exhortation and comfort or consolation. 3 Punkte: Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Okay, how can you recognize a false prophet? Wie kann man jetzt einen falschen Propheten erkennen? What are the perverse things that they say? Was sind diese verkehrten Dinge, die sie da aussprechen? In John chapter 1 verse 17. In Johannes Kapitel 1 Vers 17. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth came by Jesus Christ. Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus. And what I've seen more often. Was ich aber also öfter als alles andere gesehen habe. Are people who speak truth. Sind Menschen, die Wahrheit sprechen, without grace. Aber ohne Gnade. And that's a perversion. Und das ist eine Verdrehung. And as much as I've seen that, I've seen people speak about grace without truth. Aber genauso wie ich das eine gesehen habe, so habe ich auch das andere gesehen, dass Menschen über die Gnade sprachen ohne Wahrheit. Grace without repentance. Gnade ohne Umkehr. Grace without obedience. Gnade ohne Gehorsam. Grace without a changed life. Gnade ohne ein verwandeltes Leben. This is a perversion of the truth. Das ist eine Verdrehung, eine Verkehrung der Wahrheit. When you separate grace from truth, you don't have either of them. Wenn du Gnade von Wahrheit trennst, dann hast du keines von beiden. And you see person after person who speaks truth. Und man kann eine nach der anderen eine Person erkennen, die einfach Wahrheit spricht. But they don't point you to the God who performs the truth in you. Die dich aber nicht hinweisen auf den Gott, der doch diese Wahrheit in dir selbst ausführt. You see that? Könnt ihr das sehen? Jeremiah, what do you see? Jeremia, was siehst du? I am watching my word to perform it. Ich achte auf mein Wort, um es auszuführen. People who tell you the truth, Menschen, die dir die Wahrheit sagen, but don't point to the God, aber nicht auf den Gott hinweisen, who works in us, der in uns wirkt. Philippians chapter 2 verse 13. Philipper Kapitel 2 Vers 13. For it is God who works in you. Denn es ist ja Gott, der in dir wirkt. Both to will and to do. Das Wollen und das Vollbringen. So they speak the truth, they speak Bible verses to you. So sprechen sie die Wahrheit, sie geben dir Bibelverse. But they leave you like an orphan. Aber dann lassen sie sich zurück da wie ein Waise. Left alone. Einfach zurückgelassen to allein. To figure this thing out. Auf das dann irgendwie selber versuchst herauszufinden, wie es denn funktioniert. And either they are a wolf in sheep's clothing. Und entweder sind sie Wölfe in Schafskleidern. Or they are a sheep in wolf's clothing. Oder Schafe im Wolfsfell. They're not prophesying. They're prophesying falsely. sie prophezeien einfach verkehrt. And das ist make, falsch. They'll make their boast because they've memorized so many Bible verses. Und sie rühmen sich, dass sie so viele Bibelverse auswendig gelernt haben. And the more they condemn you, und je mehr sie dich da verdammen, the more spiritual they look. Umso geistiger meinen sie, schauen sie selbst aus. So don't feel condemned, just follow me. Fühl dich doch nicht verdammt, folge nur mir. Wait a minute, where's Jesus in this? Moment, wo ist Jesus hier bei dem Ganzen? And you don't go to the bathroom? Und du musst nicht auf die Toilette gehen? You never fail? Bei dir gibt's kein Versagen? You are this perfect person? Du bist die perfekte Person. I remember being at a Christian concert and I was watching this guy and he was wonderful. Also ich war bei einem christlichen Konzert, ich habe da einem Mann zugehört und er war einfach wunderbar. Until he started talking. Bis er anfängt zu reden. I mean, he was heaping the condemnation, unbelievable. Er hat die Leute mit Verdammung überhäuft, das war unglaublich. I heard a story when I was first a Christian. Ich habe eine Geschichte gehört und da war ich ganz am Anfang von meinem Christsein. That helped me to discern prophets and false prophets. Und diese Geschichte, die hilft mir einfach auch, echte und falsche Propheten voneinander zu unterscheiden. There was a shepherd, da war ein Hirte, der hatte Schafe. And the sheep wouldn't follow him, so he beat them. Und die Schafe, sie wollten ihm aber gar nicht nachfolgen, so schlug er sie. And he went from village to village. Und so zog er von Dorf zu Dorf. And people were saying, why won't the sheep follow the shepherd? Und die Leute fragten sich, warum folgen da die Schafe dem Hirten nicht? Why does he beat them? Warum muss er sie schlagen? And finally, und schließlich, endlich, somebody said, because he's not the shepherd. Sagte jemand, ganz einfach, er ist nicht der Hirte. He's the butcher. Er ist der Schlachter. He's taking them to the butcher eye or whatever that's called. Er bringt sie ins Schlachthaus. The slaughterhouse. Ins Schlachthaus. Bring him to the slaughterhouse. Er bringt sie ins Schlachthaus. And then someone said to me, Rob, are you being led or are you being driven? Und jemand fragte mich einfach nur, Robert, wirst du geführt oder wirst du getrieben oder geschlagen? And then I discerned. Dann konnte ich es unterscheiden. Somebody was speaking truth to me. Jemand hat mir die Wahrheit gesagt. In this particular church I was at 30 years ago. In dieser speziellen Gemeinde, in der ich da damals war, vor 30 Jahren. But they never pointed me to Christ. Aber sie haben mich nie auf Christus selbst hingewiesen. And then I've seen people speak about grace. Und dann habe ich Leute gesehen, die über Gnade sprachen, but very little bit about repentance. Aber sehr wenig über Reue. Almost like repentance, like almost like the word repentance was from the Old Testament. Als wenn das Wort Reue oder Buße nur in dem Alten Testament vorkäme. The goodness of God leads us to repentance. Die Güte Gottes, sie führt uns zur Umkehr, zur Buße. The goodness of God does not leave us the way we are. Die Güte Gottes lässt uns nicht so, wie wir sind. Now, 1 Corinthians chapter, if you turn there, 1 Corinthians chapter 14. 1. Korinther, Kapitel 14. In case you brought your Bible, I don't want you to think you didn't use it tonight. Also, wenn ihr die Bibel mitgebracht habt, nicht, dass ihr denkt, dass ihr sie gar nicht verwenden könnt. I have 6 minutes, so. Ich habe noch 6 Minuten. These three words. 3 Worte. A prophet builds up. Ein Prophet, er erbaut. When you're in the presence of a prophet, wenn du in der Gegenwart eines Propheten bist, and you are walking with the Lord, und du wandelst mit dem Herrn, he increases your joy. Er lässt deine Freude steigen. 2 Corinthians 1:24. 2. Korinther 1, 24. We are workers to help your joy. Wir sind Arbeiter, um euch in eurer Freude zu helfen. If you're walking in the light and a prophet comes along, wenn ihr im Licht wandelt und ein Prophet kommt he vorbei, leaves you more joyful than when he before he came. Dann lässt er euch zurück mit einer größeren Freude, als er sie hat, bevor er kam. He builds you. He builds you up. Er baut dich he auf. He points you to Christ. Er weist dich hin auf Christus. A false prophet will always point you to himself. Ein falscher Prophet, er weist immer auf sich selbst. Always gathering disciples around himself. Er versucht immer Jünger, um sich selbst herumzusammeln. That's why when we talk to each other, we help each other. Und deshalb, wenn wir miteinander sprechen, wir helfen einander. We are all in a sense doing the work of a prophet. Und so üben wir alle in einer gewissen Weise das Werk eines Propheten aus. We are praying, God, give me a word. Wir beten, Gott, gib mir einfach ein Wort. I'm kind of a nobody, I'm brand new, but can you give me a word? Eigentlich bin ich hier niemand, aber Vielleicht kannst du mir ein Wort and geben. We're pointing people to the Lord. Um Menschen einfach hin auf den Herrn zu weisen. And he will be there. Und Gott wird da sein. Number two. Punkt zwei. You see the second word here. Das zweite Wort. He exhorts. Das zweite Wort ist Ermahnung. This word is paraklesi. Das Wort ist Paraklesis. The same word used of the Holy Spirit in John 14:26. Das gleiche Wort, was verwendet wird von dem Heiligen Geist in Johannes 14, 26. The Lord said, let's go there just for a second. This you're going to really like this. Gehen wir einmal dahin, das wird ihr wirklich mögen. John 14:26. 14:26. But let's start with verse 23. Bin mit Vers 23. If anyone loves me, he will keep my word. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. My Father will love him and we will come to him and make our abode with him. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. He who does not love me does not keep my words. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Right? Don't talk about grace if you don't. Grace is so that we can keep his word. Gnade, da geht es doch darum, dass wir sein Wort bewahren können. And keeping his word leads to intimacy with him. Und sein Wort zu bewahren oder es zu halten, es führt ja hin zur innigen Vertrautheit mit ihm. And the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. These things I've spoken to you while I was abiding with you. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Now look at verse 26. Vers 26. But the Helper. Der Beistand aber. In some Bibles the Counselor, the Comforter. In einigen Übersetzungen heißt es der Ratgeber oder der Tröster. The Holy Spirit. Der Beistand aber, der Heilige Geist. Whom the Father will send in my name will teach you all things. Den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. He's the Helper. Er ist der Helfer. Same word used for a prophet. Und das gleiche Wort wird hier verwendet im Zusammenhang mit einem Propheten. Because a person who has a prophetic ministry is really in tune with the Holy Spirit. Weil ja eine Person, die einen prophetischen Dienst ausübt, wirklich ganz eins ist und eingestimmt ist auf den Heiligen Geist. And this does not come without a major sacrifice. Und das geschieht nicht ohne ein ganz großes Opfer. To have a prophetic ministry, you have to give yourself over to the Word. Um einen prophetischen Dienst auszuüben, musst du dich selbst ganz dem Wort hingeben. The person I heard in California. Diese Person, die ich da in Kalifornien gehört habe, spends one solid hour a day with the Lord. Verbringt eine ganze Stunde den Tag einfach mit dem Herrn. Every day. Jeden Tag. For the last 28 years, has not missed one day. Seit den letzten 28 Jahren. Und die Person hat nicht einen Tag dabei versäumt. This is what we're talking about. Darüber reden wir. A person who's a prophet knows the Lord. Eine Person, die ein Prophet ist, sie kennt den Herrn. And has a particular message. Und hat auch eine ganz spezielle Botschaft. Very specialized. Ganz speziell zugeschnitten. They will increase your joy because they will build you up. Sie fügen deiner Freude hinzu, da sie sich ja aufbauen. Number two, if you are not doing so well, wenn es dir vielleicht gerade nicht so gut geht, they will come in and exhort you, dann werden sie kommen und sie werden dich ermahnen. They will come in like the Holy Spirit and help you, sie werden kommen wie der Heilige Geist und werden dir einfach eine Hilfestellung sein. With words maybe of repentance. Vielleicht Worte, die zur Buße leiten. Your problem is that you need to repent. Dein Problem ist, dass du einfach umkehren musst, Buße tun. If you're going to establish intimacy with God again, wenn du wieder Intimität, innige Vertrautheit mit Gott begründen möchtest, or God may send them to a church. Dass vielleicht Gott zu einer Gemeinde hinführt. I would love to invite this lady to our church. Ich würde es lieben, einfach diese Person hier in die Gemeinde einzuladen. When you know that someone has paid a price to be a prophet. Ich liebe das, wenn ich weiß, dass jemand wirklich einen Preis dafür bezahlt hat, ein Prophet zu sein. Let him loose in the pulpit. Und dann lass sie auch einfach frei laufen in der Kanzel. Do a work in us. Gott, hier kannst du jetzt ein Werk in uns tun. Build us up. Bau uns auf. Correct us. Korrigier uns. So number one, increase our joy. Lass unsere Freude steigen. Number two, help us to obey. hilf uns, Punkt 2, zu gehorchen. Which leads to intimacy. Und das führt hin zu dieser Vertrautheit. And the third word is comfort. Und das dritte Wort ist Trost. So if the first one increases our joy, der erste, er fügt unserer Freude hinzu. The third one lessens our sorrow. Der dritte, er mindert unser Leiden. By inspiring us with hope. Indem er uns mit Hoffnung inspiriert. Now this is something we can all enter into. Und da können wir alle auch eintreten. Not to minimize the fact that there are people who are called as prophets. Aber wir wollen jetzt nicht diese Tatsache doch geringschätzen, dass es Leute gibt, die doch speziell dazu berufen sind, I'm not a prophet. Propheten zu sein. Ich bin kein Prophet. But I do the work of one. Und doch übe ich das Werk eines Propheten aus. You don't have to be a prophet to do the work of one. Du musst nicht ein Prophet sein, um das Werk eines Propheten auszuüben. I pray every week, God, give me a word for the church. Ich bete einfach jede Woche, Gott, gib mir ein Wort für die Gemeinde. And he has never failed. Und er hat das nie versäumt. In 23 years. In 23 Jahren. And sometimes I've walked up and I've thought. Und manchmal habe ich gedacht. Nothing to say. Hier stehe ich und ich habe nichts zu sagen. Well, I'm just going to tell them we're going to pray today. Und ich werde ihnen einfach sagen, wir werden beten. Nothing to say. Wir werden einfach nur beten. Ich habe nichts zu and sagen. As you stand here, und während ich dann aber hier stehe, God just fills your mouth. Füllt Gott meinen Mund. And you think, wow. Und so denke ich. It's just like he says. Es ist genauso wie er es gesagt hat. I will put my words in your mouth. Ich werde mein Wort in deinem Mund legen. But don't underestimate that we've got to hide his word in our hearts first. Aber unterschätze nicht, dass du doch oder dass wir das Wort in unserem Herzen zuerst verbergen müssen. How can we sum this up? Wie können wir das jetzt einfach zusammenfassen? Be discerning. Habt Unterscheidungsvermögen. When you hear truth, wenn ihr Wahrheit hört, always know that it's God who will perform it. Dann wisset immer, dass es Gott selbst ist, der es ausführen wird. Love your wives. Liebt eure Frauen. Oh my. Oh je. Respect your husband. Respektiert eure, oh my. Eure Gatten. Oh je. Honor your parents. Ehrt eure Eltern. Oh je. Oh boy. Oh Mann. Wait a minute. Kleiner Moment. It's God. Es ist ja Gott. It's God. Es ist Gott. Who will do it? Der das tun wird. Love the Lord your God. Liebt den Herrn euren Gott. Oh my. Oh je. Live pure. Lebt rein. Oh my. Oh je. It's God who does it. Es ist ja Gott, der das macht. Lord Jesus. Herr Jesus. These things are impossible for me. Diese Dinge sind einfach unmöglich für mich. But you are watching over your word to perform it. Aber du achtest ja genau auf dein Wort, um es auch in mir auszuführen. Help me with what is impossible. Hilf mir mit dem, was mir so unmöglich ist. For people. Was den Menschen so unmöglich but ist. But nothing is impossible with you. Aber dir ist ja nichts unmöglich. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. You are above all. Du bist über allem. Around all. Um alles herum. And inside of us. Und auch in uns drin. Life is difficult. Leben ist schwer. Sometimes it's impossible. Manchmal unmöglich. We look to you tonight. Und wir schauen auf dich heute Abend. In the storms of our life. In den Stürmen unseres Lebens. In the things where we've said, I can do no more. In den Situationen, wo wir gesagt haben, ich kann nicht mehr weiter. I cannot resist this temptation. Ich kann dieser Versuchung nicht widerstehen. I can't stop lying. Ich kann nicht aufhören zu lügen. I hate my parents. Ich hasse meine Eltern. I hate my brother. Ich hasse meinen Bruder. Lord Jesus, we bring these things before you. Herr Jesus, wir bringen diese Dinge vor dich. We lay them at your feet. Wir legen sie vor deine Füße.